Die Mutter und die Schwester waren furchtbar erschrocken. Rasumichin ebenfalls. »Rodja, Rodja, versöhne dich mit uns. Lass es wieder wie früher sein«, rief die arme Mutter ihm nach. Er wandte sich langsam der Tür zu und ging zögernd hinaus. Dunja holte ihn ein. »Bruder, was tust du der Mutter an?« flüsterte sie schnell, und der Unwille brannte in ihren Augen. Er schaute sie mit schwerem Blick an. »Es ist nicht schlimm. Ich komme wieder. Ich werde kommen«, murmelte er halblaut, als ob er sich nicht völlig bewusst sei, was er sagen wollte, und ging aus dem Zimmer. »Gefühlloser, böser Egoist«, rief Dunja ihm nach. »Er ist verrückt und nicht gefühllos. Er ist geistesgestört. Sehen Sie es denn nicht?« flüsterte Rasumichin ihr heiß ins Ohr und presste fest ihre Hand. »Ich komme sofort zurück«, wandte er sich an die erstarrte Pulcherdi Alexandrowna und lief aus dem Zimmer. Raskolnikow erwartete ihn am Ende des Korridors. »Ich wusste, dass du mir nachkommen wirst«, sagte er. »Gehe zu ihnen zurück und bleibe bei ihnen. Bleib auch morgen bei ihnen und immer. Ich werde vielleicht kommen, wenn ich kann. Leb wohl.« Und ohne ihm die Hand zu reichen, ging er fort. »Ja, wohin gehst du? Was ist mit dir? Was ist geschehen? Kann man sich denn so benehmen?« murmelte Rasumichin fassungslos. Raskolnikow blieb noch einmal stehen. »Ein für allemal. Frage mich nach nichts. Niemals. Ich kann dir nicht antworten. Komme nicht zu mir. Vielleicht werde ich selbst herkommen. Lass mich allein. Sie aber, verlasse nicht. Verstehst du?« Es war ziemlich dunkel auf dem Korridor. Sie standen unter einer spärlich brennenden Lampe. Eine Weile blickten sie einander an, schweigend. Rasumichin erinnerte sich später sein Leben lang an diese Minute. Der brennende und unverwandte Blick Raskolnikows schien sich mit jeder Sekunde zu verstärken, drang in seine Seele ein, in sein Bewusstsein.